Dankeschön. Guten Tag, ich bin die Dienstabende Essen auf der Station und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, sicher, klar. Hauptsache, ich kriege Hilfe, ja. Nehmen Sie bitte Platz. Wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie mir fragen. Ja, am Ende des Gesprächs können Sie Ihre Fragen stellen. Okay. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Ich heiße Werner Haas. Werner? Werner ist ein Männername, Werner. Ja, könnten Sie bitte Ihren Nachname buchstabieren? Ja, H. Doppel A S. Herr Haas, wie alt sind Sie? Ich bin 49. 49. Und wann genau sind Sie geboren? Am 19.04.73. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ja, ich bin 1,80 und ich wiege 91 Kilo. 91 Kilo. Ein bisschen viel. Ja, ich weiß, ja. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, zwei Söhne habe ich. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Ingenieur. In welchem Bereich? Maschinenbau. Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre aktuelle Adresse? Ach ja, die ist Süderstraße 15 in Rheine. In Rhein. Reine. Rhein. Okay. Ich weiß keinen Ort in der Nähe von Dessau-Roßlau. Bei wem sind Sie in hausärztlicher Behandlung? Ah, wer mein Hausarzt ist, das ist der Dr. Möller. Ja, ich kenne noch nicht diese Kollegin. Ja, ich bin neu hier. Und Ja, was der ist tut? in der Felsenstraße. Dr. Okay. Möller ist in der Felsenstraße. Okay. Was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ich habe solche unglaublichen Rückenschmerzen. Also, ja, eigentlich eher so im unteren Rücken, ja. Ich kann mich also kaum noch rühren. Und ja, angefangen hat das, ich habe im Garten gearbeitet. Und dann habe ich so einen schweren Blumentopf an die Seite geschoben und dann habe ich mit einmal einen Schuss da reinbekommen, also ganz heftig. Und diese Schmerzen sind jetzt wirklich so, dass ich mich kaum rühren kann. Das geht auch ins ganze Bein rein. Herr Haas, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leicht Schmerz ist, 10 ein unerträglicher Schmerz ist? Oh, also da sind die Schmerzen bestimmt bei 8. Das ist wirklich, das tut unsinnig weh. Können Sie Ihre Schmerzen bis Ende des Gesprächs aushalten oder Ja, ich versuche ist halt eine gute Ihnen? Position einzunehmen und ich habe das ja schon seit gestern. Ja. Soll ich Ihnen eine Schmerztablette geben? Na, ich habe Oder? ja schon was genommen, das hat aber nicht viel geholfen. Insofern lassen Sie uns lieber weitermachen. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Gestern Abend war das oder späten Nachmittag. Gestern Abend. Hatten Sie früher schon einmal die ähnliche Beschwerden? Ja, also Rückenschmerzen habe ich schon immer mal wieder, wenn ich mich belaste, ja. Also was ich so bei der Gartenarbeit oder wenn ich mal jemandem helfe beim Umziehen oder sowas, ja, dann... Also die Schmerzen treten nur bei Belastung. Ja, dann habe ich schon mal Rückenschmerzen, ja. Und könnten Sie bitte Ihre Schmerzen beschreiben? Sind Sie eher drückend oder ziehend, stechend? Also ich würde schon sagen, das ist stechend. Stechend und so einschießend. Und strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, das ganze rechte Bein runter zieht es bis in die kleine Zehe rein. Und gerade haben Sie gesagt, dass Sie haben manche Medikamente eingenommen haben. Welche Medikamente haben Sie? Was habe ich denn genommen? Ibuprofen hatte ich zu Hause und da habe ich 2 Stück genommen, aber das hat irgendwie nicht viel gebracht. Ibuprofen 600 Milligramm. Ja. Aber das hat Ihnen nicht geholfen. Nee, das hat nicht viel gebracht, nein. Und gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Sind die Schmerzen lagerungsabhängig? Ja, also ich habe versucht, heute Nacht mich halt hinzulegen. Wenn man dann erstmal liegt, dann geht es ungefähr, ja. Aber sobald man die Position auch nur ein bisschen verändern will, hat man das Gefühl, man braucht einen Kran, ja. Also es ist ganz schwer, sich aus eigener Kraft zu bewegen. Es ist also sehr schmerzhaft. Und sind die Schmerzen eher morgens oder tagsüber? Nein, die habe ich jetzt den ganzen Tag schon. Also seit gestern Abend habe ich die Schmerzen. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Nein, eigentlich nicht, nein. Ein bisschen Blähungen habe ich, aber ja, also wenn ich so rohe Lebensmittel esse, dann kriege ich schnell Blähungen, aber so richtig Stuhlgangprobleme habe ich nicht. Aber heute Nacht war ich froh, dass ich nicht zwischendurch auf die Toilette musste. Ich hätte mich kaum rühren können. Heute konnten Sie nicht auf die Toilette gehen? Ich musste zum Glück nicht in der Nacht auf die Toilette gehen. Das wäre so schmerzhaft gewesen, nochmal aufzustehen, ja. Ja, haben Sie Kribbeln in Ihrem Bein, in Ihrem rechten Bein? Ja, tatsächlich. Das geht bis zu den Zehen und so außen am rechten Bein. Das fühlt sich so ein bisschen taub an. Und haben Sie Muskelschwäche in Ihrem Bein? Ja, also ich denke, ich kann mich überhaupt... Kraftlosigkeit. Leiden Sie unter Kraftlosigkeit? Das merke ich jetzt nicht so. Ich merke halt, dass ich mich generell ganz schlecht bewegen kann, ja? Weil das eben, also ich kann mich ja kaum rühren mit diesen Schmerzen da. Ist Ihnen übel? Nö, so ist es nun auch wieder nicht, nein. Hat sich Ihr Appetit verändert? Nee, der ist immer gut. Und haben Sie in der letzten Zeit stark ab oder ungewohnt, stark ab oder zugenommen? Nee, das ist schon eigentlich ziemlich stabil. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, Herr Haas? Ja. Ich bin schon seit der Kindheit bin ich Diabetiker und habe auch eine Insulinpumpe. Seit wann haben Sie Diabetes? Da war ich so 10 ungefähr, als das festgestellt wurde. Seit 10 Jahren oder mit 10? Mit 10 Jahren. Ich war ein Kind, also als Kind habe ich das bekommen. Haben Sie noch irgendwelche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ja, also der Blutdruck ist ein bisschen hoch und die Blutfettwerte, das hat man auch festgestellt. Die sind auch ein bisschen zu hoch. Und welche Medikamente nehmen Sie ein? Ja, also wie gesagt, die Insulinpumpe habe ich, dann habe ich Mycardis Plus. In welcher Dosierung nehmen Sie? 40 zu 12,5, dann nehme ich eine morgens und eine abends. Und dann nehme ich noch Atorvastatin. Dann nehme ich eine abends. Atorvastatin, eine abends. Ja, Atorvastatin nehme ich abends eine. In welcher Dosierung nehmen Sie? Das ist Atorvastatin 10. Nehmen Sie noch irgendwelche Medikamente ein? Ja, ich nehme noch Thebonin 120. Das ist... Könnten Sie bitte wiederholen? Thebonin 120, das ist ein Medikament gegen Tinnitus. Und ich habe vor 1,5 Jahren einen Hörsturz gehabt. Und seither habe ich dieses permanente Ohrgeräusch. Das ist ganz unangenehm. Okay, reagieren Sie allergisch auf irgendwelche Medikamente? Amoxicillin, da habe ich mal mit ordentlich Ausschlag reagiert. Und das darf ich nicht haben. Und wenn die Haselnüsse blühen, wenn da die Pollen fliegen, dann geht es mir auch nicht gut. Dann habe ich Schnupfen und so verquollene Augen und so früh im Frühjahr habe ich damit Probleme. Früh blühen. Ja, also Haselnusspollen, ne? Haselnusspollen. Haben Sie irgendwelche Unverträglichkeit? Sie hatten ja nach so Verdauungsproblemen gefragt, wenn ich rohe Lebensmittel esse, ja, also rohes Gemüse oder rohes Obst, dann kriege ich sehr schnell also heftige Blähungen. Da muss ich immer ein bisschen gucken. Welche Essen? Ich habe nicht dann akustischen. Nicht gekochtes Gemüse oder Obst. Ne? Also rohes Gemüse. Okay, sind Sie gegen Coronavirus und Kinderkrankheiten geimpft? Ja, ich bin gegen alles geimpft und habe auch 3 Corona-Impfungen. Ja, sehr gut. Rauchen Sie? Ja, also rauchen kann man das eigentlich nicht nennen. Ich rauche immer nur so bei der Arbeit so 2-3 Zigaretten am Tag. 2-3 Zigaretten am Tag. Das kann man eigentlich nicht als Rauchen zählen, ne? Das ist wirklich nur ganz wenig. Ja, nicht so viel, aber es wäre besser, wenn Sie, wenn Sie total aufhören. Ach ja, aber das ist, es ist so gesellig, ne? Und es macht eine Pause zwischendurch, ja. Und seit wann rauchen Sie? Ach ja, das habe ich angefangen mit der Arbeitsstelle da. Ja, das sind so 15 Jahre jetzt. Und trinken Sie Alkohol? Ja, abends trinke ich schon eigentlich regelmäßig ein Glas Wein, ja. Was trinken Sie? Wein trinke ich gerne abends. Wein. Im Sommer Weißwein, im Winter auch mal Rotwein. Wie viel Glas? Ein Glas am Abend. Ein Glas. Und das ist eine Routinefrage. Ich muss auch diese Frage stellen. Herr Haas, nehmen Sie Drogen? Nein, also jetzt heute nicht mehr. In meiner Jugend, ja, da habe ich mal Marihuana probiert und ja, so ein paar Joints geraucht, aber auch nicht wirklich viel. Aber heute spielt das keine Rolle mehr. Zum Glück. Gibt es in Ihrer Familie Erkrankungen, ja, wichtige Erkrankungen? Nee, eigentlich sind die alle ganz gesund. Mein Vater hat ein bisschen Hüftprobleme, aber nee, sonst sind eigentlich alle gesund. Kollege, Gott sei Dank. Haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister habe ich nicht. Ich war ein Einzelkind. Und Sie haben schon gesagt, Sie haben drei Söhne. Nee, zwei Söhne. Zwei nur. Zwei. Mhm. Ich habe zwei geschrieben. Zwei Söhne. Sind Sie gesund? Die sind gesund, ja. Der eine hat so ein bisschen Probleme. Der ist so, der ist so Nachzügler, ne? Der ist noch ziemlich klein und der hat ein bisschen Probleme mit dem Sprechen, der stottert ein bisschen. Er stottert. Der hat so einen Sprachfehler, dass er manchmal so die Wortanfänge nicht rausbekommt. Und leben Sie mit Ihrer Frau? Mit der ganzen Familie, ja, selbstverständlich, klar. Mhm. Ja, ja. Und leben Sie in einer Wohnung oder in einem Haus? In einem Einfamilienhaus. Herr Haas, treiben Sie Sport? Ja, neben der Arbeit ist das schwer. Also außer Gartenarbeit und ein bisschen Fahrradfahren mache ich eigentlich nicht viel Sport. Okay. Ich habe alle meine wichtigen Fragen gestellt, Herr Haas. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ich habe Ihnen jetzt ja eigentlich so viel erzählt. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch wissen, was damit denn jetzt los ist, ob man da irgendwas gegen tun kann. Und ja, dass das eben auch nicht wiederkommt, das wäre mir ja wichtig. Denn so. Herr Haas, als erste haben wir immer drei Schritte, um eine richtige Diagnose stellen zu können. Zuerst Anamnesegespräch, danach körperliche Untersuchung und schließlich operative Diagnostik. Bisher haben wir nur Anamnesegespräch durchgeführt. Ich werde Sie körperlich untersuchen und bei Ihnen Blut abnehmen. ihre Röntgenuntersuchung werde ich veranlassen. Und was kann man bei der Röntgenuntersuchung feststellen? Was kann man bei der Röntgenuntersuchung dann feststellen? Wenn es wenn es einen Knochenbruch gibt, können wir feststellen. Und nehmen Sie bitte Platz im Wartezimmer und ich werde Sie wieder aufrufen. Das ist okay. Ich werde mit meinem meiner Oberärztin sprechen, wie wir weiter vorgehen. Okay, gut. Ja, dann gehe ich mal langsam rüber ins Zimmer, ja. Gut. Dr. Gündes, möchten Sie noch was wissen? Nein, habe ich keine Frage. Keine weiteren Fragen. Das spricht für Vollständigkeit. Welche trinken Sie jetzt? Ich trinke Pfefferminztee mit Pfefferminze aus dem Garten. Also so frische Blätter, ne? Herrlich. Schmeckt sehr gut. Sonst eigentlich wächst nicht viel in meinem Garten, was man essen kann, aber Pfefferminze wächst. Ein Foto schicken, diese... Von diesem Glas? Ja, nein. Ja, nein. Es sieht immer ein bisschen aus, als ob noch ein Frosch drin wohnen könnte. Ich zeige Ihnen das mal. Es könnte auch noch ein Goldfisch mit drin sein oder sowas, ne? Oder ein Frosch. Aber es sind nur grüne Blätter. Grüne Blätter und heißes Wasser. Ja. Ich habe das lange nicht gemacht, aber als es ja zu heiß wurde, ist mir das eingefallen, dass das Zeug da wächst und dass man da sehr gut Tee kochen kann davon. Und sonst normalerweise trinke ich ja also Tag und Nacht schwarzen Tee. Ne? Aber der macht natürlich auch nochmal warm, ne? Mit Zucker oder ohne Zucker? Nein, ohne Zucker. Ohne Zucker. Aber ich mache ihn nicht so stark wie die türkischen Leute. Mein Tee zieht nur ganz kurz. Und dann ist er überhaupt nicht bitter. Und dann braucht man auch keinen Zucker. Ja, danke. Nuran? Okay. Frau Oberärztin, ich möchte einen Bericht. Natürlich. Wen haben Sie denn aufgenommen oder gesehen? Herr Behaas, ein guten, nein. Reduzierten allgemeinen Zustand und gutem Ernährungszustand. Er war zu Ortzeit Person und Situation voll orientiert. Er stellte sich Bestände in rechte Bein Australien'da auf einer Schmerzskala bei 8 liegende liegen da mit bei Atliegende Lumbalgie vor die Unteraufnahme Unteraufnahme Ibuprofen erfolgte sich keine Besserung und die Schmerzen seien steckende seien stechen und einziehen. Der Patient berichten von Bewegungseinschränkung und er klagte über Paresie im rechten Bein. Paresie oder Parästhesie? Paresie ist doch Lähmung und Parästhesie ist Gefühlsstörung, ne? Taubheitsgefühl. Paresthesie. Ja, ja. Parästhesie. Und die vegetative Anamnese war unauffällig, bis auf oben genannten Beschwerden. Als Vorerkrankungen seien Diabetes mellitus Typ 1 und arterielle Hypertonie und Hyperlipidämie bei ihm bekannt und er leide an auch Tinnitus. Er nehme Mikardis Plus 12,5 eine abends und eine morgens und eine abends. Atorvastatin 10 Milligramm eine abends und gegen Tinnitus Tebonin Tebonin nehme er ein und er habe, er reagiere allergisch auf Penicillin. Die Allergie äußere sich als Hautausschlag. Er habe Haselnusspollenallergie und er habe Unverträglichkeit gegen nicht gekochtes Gemüse. Ah ja, okay. Er sei gegen Kinderkrankheiten und Covid-19 geimpft. Nikotin Abusu wurde mit 2-3 Zigaretten am Tag seit 15 Jahren bejaht. Alkoholkonsum wurde gelegentlich ein Glas Wein täglich ein Glas Wein bejaht und Drogenabusus als Jugend als er Als Jugendlicher hat er also Drogen konsumiert. Was hat er da genommen? Habe er einmal Marihuana probiert. Und in der Familienanamnese ergab sich Koksalgi beim Vater. Und er sei verheiratet, habe zwei Söhne, eine Söhne leider unter Sprachstörung. Und er sei verheiratet, ich habe gesagt, er wohne in einem Einfamilienhaus. Die anamnestische Angaben deuten am ehesten Bandscheibenvorfall hin. Oder alternativ, was wäre noch differenzialdiagnostisch möglich? Differentialdiagnosen kommen Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Fraktur. Ja, genau. Kommen in Betracht. Und an was müssen wir da auch denken, im schlechtesten Fall? Fraktur? Ja, wenn er da Frakturzeichen hat, wo können die herkommen? Ich hab, Worst. Ach so, ja, das ist eine Möglichkeit, Osteoporose. Oder aber, wenn da was metastasiert hat in die Wirbelsäule. Wurzelreizung geht auch, ja. Ja, aber das war jetzt mein Gedanke. Also hier ist angegeben Metastasierung, ja. Ja, und, Karzinom auch. Genau, das auch wäre jetzt kommt die schlechteste Lage. Variante. Ne? Ja. Und gut, und was machen Sie denn jetzt mit dem Patienten diagnostisch? Ja, der Patient wurde stationär aufgenommen. Ein venöser Zugang wurde gelegt. Körperliche Untersuchung wurde durchgeführt. Ja, was haben Sie da, also worauf haben Sie besonders geachtet bei der körperlichen Untersuchung? Bei der körperlichen Untersuchung Homanzeichen. Nee, nicht Hohmann. Taja Hohmann ist für, das, ja, Lassig. Für Thrombose. Lassig-Zeichen. Lassig und Kernig, ne? Kernig, ja, Lassig und Kernig. Genau. Ja. Und? Lassig und Kernig-Zeichen sind wichtig für diese Patienten. Ja, und was gucken Sie noch, also wenn Sie den Patienten körperlich untersuchen, was machen Sie mit den Händen? Nein. Klopfschmerz oder Druckschmerz über der Wirbelsäule? Druckschmerz? Klopfschmerz, also wenn Sie klopfen, also ne, ausgedrückt, oder auf Druck, ob der da eine Schmerzreaktion zeigt. Ne? Okay. Gut. Was machen Sie denn im Labor? Ich werde. Ja, Blutprobe wurde entnommen. Blutprobe wurde entnommen. Leberwerte, Nierenwerte, Blutbild. Ja. Blutbild muss überprüft werden. Ja, genau. Was machen Sie? Was machen Sie apparativ? Zuerst muss eine Röntgenuntersuchung durchgeführt werden. Was wird geröntgt? Lendenwirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule, genau, ja, richtig. Ja. Wir müssen überprüfen, ob es einen Knochenbruch, ja, eine Fraktur gibt, ne? Fraktur, genau, ja. Fraktur gibt. Und wenn Sie wissen wollen, ob der wirklich einen Bandscheibenvorfall hat, was machen Sie dann? Sollte die Verdachtsdiagnose auf Bandscheibenvorfall bestätigen, muss. Wie kriegen Sie das raus? Sehen Sie den Bandscheibenvorfall im Röntgen? Nein. MRT, operative. Ja, genau. Also erst das Röntgen und dann das MRT von der Wirbelsäule. MRT, genau. Ja. MRT, gut. Ja, können wir die Gewebe besser beurteilen? Mhm, genau. MRT. Und sollte die Verdachtsdiagnose auf sollte sich die Verdachtsdiagnose auf Bandscheibenvorfall bestätigen, muss zuerst eine konservative Therapie eingeleitet werden. Bei Versagen konservative Therapie kommt OP in Frage. Ja, was wären die konservativen Maßnahmen? Konservativen Maßnahmen Analgetikum, Antispasmolytikum, nein. Analgetika, dann Muskelrelaxanz. Ja, und was würde man dem Patienten auch noch? Und Physiotherapie. Genau, Physiotherapie, Krankengymnastik. Krankengymnastik. Genau. Muss eingeleitet werden. Ja, und was wäre dann so ein Zwischending zwischen den rein konservativen Maßnahmen und der OP? Was könnte man da noch machen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auf dem aktuellen Stand ist. Vielleicht haben wir einen Orthopäden im Plenum, der uns sagt, was richtig ist. Ich habe hier noch zwei Sachen stehen, das eine wäre eine paravertebrale Blockade unter CT-Kontrolle, dass man also da praktisch die Nerven lahmlegt oder Cortisoleinspritzung. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich heute alles noch so macht. Ja, ja. Da kann uns vielleicht einer der Kollegen, Kolleginnen dazu nähere Sachen sagen. Weiß irgendjemand was dazu? Nö, also auch gut. Okay. Jetzt hatten die Prüfer hier noch zwei Fragen, nämlich welcher Nerv ist betroffen, nachdem wie er die Schmerzen beschreibt? Nervus ischiatus. Ja, genau, das ist der Klassiker, ne? Der Klassiker, mein Ischias, ja, ne? Also Ischiasnerv. Mit der Ausstrahlung das ganze Bein runter und in die Gesäßbacke rein, ja. genau. Und da kam vorhin tatsächlich ja der sehr vernünftige Hinweis, als ich gefragt habe nach der Metastasierung, ne, hat jemand gleich gesagt, hä, der hat doch gar keine B-Symptomatik. Stimmt ja. Natürlich, hat er wirklich nicht. Ist tatsächlich hier nur auf dem Zettel gewesen. Die Tatsache, dass der Patient keine B-Symptomatik geschildert hat, spricht dagegen. Genau. Spricht dagegen ein Karzinom. Ja, genau. Aber die Prüfer haben tatsächlich gefragt, wenn es tatsächlich eine Metastasierung wäre, wo würde man den Primarius suchen? Wer metastasiert in die Wirbelsäule? Ein Klassiker wissen Sie ganz bestimmt. Ich erinnere mich eben. Also ein Klassiker ist das wissen Sie ganz sicher. Prostata. Ja, ja. Ja, also bei Frauen, Brustkrebs geht, glaube ich, sehr gerne in die Wirbelsäule. Und bei Männern eben die Prostata, ein Prostatakarzinom, da ist das recht häufig. Und ansonsten ist hier noch die Lunge genannt gewesen. Aber ja, das sind ja auch alles eher Fachfragen als Sprachfragen. Das ist ja blöd. Aber die Prüfer haben das halt hier in diesem speziellen Fall gefragt. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist ein Fall aus Mainz oder München. Bin mir gar nicht sicher. Ja. Gut. Ja, Frau Dr. Afci, dann halten Sie mich über den Herrn Haas auf dem Laufenden, wie es ihm weitergeht. Und dann halten Sie mich auf dem Laufenden über den. Ja? Okay. Gut. Aha, da kam gerade der Hinweis, das ist ein Münchner Fall. Ja. Bei uns auch diesen Fall häufig bei uns auch. Das kommt bei Ihnen auch, ja, das ist ja wunderbar. Ja, da habe ich ja mal den richtigen aus dem Hut gezaubert. Ja, alles klar. Gut. Wie geht es Ihnen? Wie haben Sie sich gefühlt im Gespräch? Ja, besser. Jeder Tag besser. Ja, am Anfang konnte ich sogar die Fragen nicht stellen. Ja. Zum Beispiel letzten Monat. Aber jeden Tag besser. Ja, also ich fand, bei den Fragen waren Sie sehr souverän. Ja, im Arzt-Patienten-Gespräch waren Sie sehr souverän und das war auch alles klar und eindeutig. Nachher in dem Arzt-Arzt-Gespräch waren Sie so ein bisschen verunsichert und ich habe auch ein bisschen zu viel gefragt. Ja, ja. Ich denke mal, Sie haben ja noch ein bisschen Zeit und Sie werden noch viele Anamnesen hören. Ich habe noch 4 Monate. Das ist schon beinahe zu lange, ja. Ja.